Irgendwelche Leute. Irgendwelche Leute auf der Flucht vor irgendwelchen Leuten. In irgendeinem Land unter der Sonne und manchen Wolken. Sie hinterlassen ihr irgendwie ein und alles. Bestellte Felder, Hühner, Hunde, Spiegel, in denen sich das Feuer betrachtet. Auf den Rücken tragen sie Bündel und Krüge. Je leerer, desto schwerer von Tag zu Tag. Es geschieht, dass jemand lautlos stehen bleibt im Tumult, jemand einem anderen das Brot entreißt und dass jemand ein totes Kind schüttelt. Vor ihnen ein Weg, noch immer nicht da lang, nicht die richtige Brücke über den seltsam blassroten Fluss. Ringsum Schüsse, mal näher, mal ferner, oben ein langsam kreisendes Flugzeug. Nützlich wäre, irgendwie unsichtbar zu sein, grau wie ein Stein und noch besser nicht zu sein, für kurze oder auch lange Zeit. Etwas wird noch passieren, nur wo und was. Jemand kommt ihnen entgegen, nur wann, wer? In wie vielen Gestalten und in welcher Absicht? Wenn er die Wahl haben sollte, wird er vielleicht nicht ihr Feind sein wollen und sie an irgendeinem Leben lassen. Willkommen in einem neuen Niemandsland. Willkommen in einem neuen Jahr 2016. Ich verlasse soeben ein Gedicht von Wisława Szymborska aus ihrem Gedichtzyklus Schwiller, der Augenblick. Das Gedicht heißt Irgendwelche Leute. Wenn ich mir betracht, so die heutige Zeit, da frage ich mich stets, von was leben die Leute? Sie essen, sie trinken, sie gehen elegant, sie landen beim Rennen und rennen aufs Land, sie spielen, sie rauchen, sie fördern den Sport, sie schwimmen, sie tauchen, sie reisen per Fort, sie tanzen, sie lieben, sie handeln und streben, sie gehen in Konkurs, aber schließlich sie leben. Und das ist der Punkt, den ich nicht erfass. Die Menschen, sie leben, doch ich frag mich von was, wenn ich mir so still meinen Smoking betracht, den hat man doch nicht gleich als Smoking gemacht, den hat doch erzeugt nicht ein einzelner Mann, da hängen doch hunderte Menschen daran, und wie viel da leben in Arbeit und Ehren, das will ich euch jetzt so in Kürze erklären. Im Süden, dort wo es stets heiter und warm, da gibt es im Tal eine herrliche Farm. Aus 1000 Schafen man Wolle gewinnt, davon lebt der Farmer, sein Weib und das Kind. Die Knechte, die Mägde, der scharfe Friseur, der Färber, der Wäscher, der Magazineur, der Mann, der die Wolle in Säcke sortiert und sie dann sofort auf die Bahn transportiert. Und dort auf der Bahn, sie, das ist eine Freit, da leben einmal wieder folgende Leid, vor allem der Minister und die Direktoren, die es einmal schon waren, der Vorstand, der Führer und der Kontrolleur, der Träger, der Wächter, der Zollrevisor, der Schaffner, der Schlosser und auch der Kassier, die Frau mit dem Würstchen, der Mann mit dem Bier und fahrt dann der Zug endlich in die Station, da führt man sofort zur Fabrik den Waggon. Und von der Fabrik, sie, das ist eine Freit, da leben wir mal wieder folgende Leid. Der Baumeister, der die Fabrik hat gebaut, der Chef und sein Sohn und von dem seine Braut, der Weber, der Zeichner, der Manipulant, der Herr Prokurist und der Herr Praktikant, der Mann, der die Stoffe verschickt und verpackt, der Diener, der sie auf das Postamt dann fragt. Und jetzt kommt der Stoff zum Bestimmungsort hin, und das ist mein Schneider, der Samek in Wien. Und bei diesem Samek, das ist eine Freit, da leben einmal wieder folgende Leid. Der Samek sei Frau und die Schwiegermama, sei Tochter, sei Freundin und der Großpapa, der Hausherr, der Zwirn und der Knopffabrikant, der Zuschneider und der Journallieferant. Sie schneiden, sie nähen ohne Ruhe, ohne Rast. Der Smoking ist fertig, der Smoking, er passt. Er passt und ich zahl doch nix, weil's mich nicht freut. Jetzt sagen Sie mir, von was leben die Leid. Niemandsland Globalisierung. Aus dem Atlas der Globalisierung. Erdgasboom mit Nebenwirkungen. Fracking. Fracking ist extrem teuer und umweltschädlich und womöglich kaum profitabel. Angesichts der weltweit zunehmenden Nachfrage nach Öl und Gas richten die großen Energiekonzerne den Fokus mehr und mehr auf schwer zugängliche Lagerstätten, beispielsweise in der Arktis. Höhere Preise machen die Erschließung wirtschaftlich, doch auch die Umweltrisiken steigen. So dauerte es nach der Explosion auf der von BP geleasten Ölbohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im April 2010 ganze 4 Monate, bis das Leck in 1500 Meter Tiefe verschlossen werden konnte. Das ins Meer strömende Öl und die zu seiner Zersetzung verwendeten Chemikalien haben verheerende Schäden im Ökosystem angerichtet. In den letzten Jahren haben die Energiekonzerne viel Geld in Fördertechnologien investiert, um Vorkommen an Land zu erschließen, die bisher aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen noch nicht angetastet wurden. Eine dieser neueren Technologien ist das Hydraulic Fracturing, kurz Fracking, mit dem Halliburton, das heute marktführende Unternehmen der Gasförderung in den USA, bereits in den 1940er Jahren experimentierte. Dabei wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien in eine zuvor niedergebrachte Bohrung gepresst. Moderne Förderanlagen können nicht nur senkrecht in die Tiefe bohren, sondern die Bohrung auch abwinkeln und dann horizontal über viele Kilometer Länge in schwer erschließbare Gesteinsschichten vordringen. Der entstehende Druck bricht das umliegende Gestein auf, sodass das darin gebundene Erdgas gefördert werden kann. Erdgas befindet sich nämlich nicht etwa in unterirdischen Blasen, wie gemeinhin angenommen, sondern ist immer in mehr oder weniger durchlässigem Gestein gebunden. Ist dies sehr dicht und das Erdgas daraus nur schwer zu fördern, wie zum Beispiel bei Schiefergestein, spricht man auch von unkonventionellem Erdgas. Deutlich zu erkennen sind die negativen wie auch die angeblich positiven Folgen des Fracking in den USA. Hier erlebte die unkonventionelle Erdgasförderung in jüngster Zeit einen solchen Boom, dass der Gaspreis entgegen dem weltweiten Trend im April 2012 einen 10-Jahres-Tiefstand von 0,8 US-Cent pro Kilowattstunde erreichte. Im April 2014 lag er wieder bei 1,6 US-Cent pro Kilowattstunde, bei weiter steigender Tendenz. Zu den auf den ersten Blick positiven Aspekten dieser Entwicklung gehört, dass klimaschädliche Kohlekraftwerke durch umweltfreundlichere Gaskraftwerke ersetzt wurden. Doch die Kohle wird nun ins Ausland exportiert, die CO2-Emissionen werden also nur verlagert. Befürworter verweisen außerdem gern auf neue Jobs durch den Fracking-Boom. Kritiker halten dem entgegen, dass die Konzerne aufgrund des niedrigen Gaspreises kaum Gewinne machen und viele Jobs ebenso schnell wieder verschwinden, wie sie entstanden sind. Eine weitere dramatische Folge der intensiven Schiefergasgewinnung ist die Zerstörung der Landschaft, die sich in vielen Regionen der USA beobachten lässt. Schlimmer noch, die eingesetzten Chemikalien und das austretende Methan vergiften das Grundwasser. Im Rahmen einer Studie der Duke University wurden Proben aus 141 Trinkwasserbrunnen in der Nähe des Marcellus-Gasfeldes in Pennsylvania untersucht. Im Umkreis von einem Kilometer um eine Freckbohrung war die Methanbelastung 6-mal höher als normal. Die Ethankonzentration betrug das 23-fache und im Wasser von 10 Brunnen wurde sogar Propan nachgewiesen. Solche Verunreinigungen sind vor allem dort ein Problem, wo ohnehin schon Wassermangel herrscht. Da viele Grundstücksbesitzer in den USA Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben haben und den Behörden Personal für flächendeckende Analysen fehlt, findet eine systematische Aufklärung kaum statt. Auch für die Entsorgung der enormen Abwassermengen gibt es keine nachhaltigen Konzepte. Da es nicht nur mit Chemikalien, sondern auch mit Schwermetallen wie Quecksilber belastet ist, kann es nicht in kommunalen Kläranlagen gereinigt werden. Stattdessen wird es meist in alte Bohrungen verpresst, weshalb sich die unterirdischen Druckverhältnisse verändern und in der Folge vermehrt kleine bis mittelschwere Erdbeben auftreten. Auch in Deutschland, vor allem in Niedersachsen, haben Erdgaskonzerne bereits ein paar hundertmal gefrackt. Allerdings nicht im Schiefergestein, sondern meist im deutlich durchlässigeren Sandstein. Seit 2009 haben Erdgaskonzerne Aufsuchungslizenzen für Schiefergas in mehreren Bundesländern beantragt und diese auch fast überall erhalten. Immerhin haben aufgrund der absehbaren Umweltschäden die Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein Moratorien erlassen. Eine rechtliche Möglichkeit für Bundesländer, die Fracking-Technologie zu unterbinden, gibt es im Bundesberggesetz nicht. Vorschläge, das deutsche Bergrecht diesbezüglich zu reformieren, fanden im Deutschen Bundestag bisher keine Mehrheit. Da alle Analysen und Prognosen für das Fracking in Europa ausgesprochen pessimistisch ausfallen, steht hier das hohe Umweltrisiko einem ohnehin geringen Nutzen gegenüber. Dennoch gönnen die Befürworter des Fracking angesichts der sich verschlechternden Beziehungen zu Europas wichtigstem Erdgaslieferanten Russland mit steigender Unterstützung rechnen. Die vage Hoffnung auf mehr Importunabhängigkeit lässt Umweltbedenken schnell in den Hintergrund treten. Was Europa aber stattdessen braucht, ist eine klare Dekarbonisierungsstrategie. Wer die Abhängigkeit von russischem Erdgas verringern will, muss konsequent auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien setzen, anstatt das Problem durch Fracking allenfalls um ein paar Jahre aufzuschieben. Schiefergas und Schieferölvorkommen gibt es weltweit. Wer im Atlas der Globalisierung auf die Weltkarte schaut, wird sehen, dass ganz Nordamerika und ganz Südamerika zum Teil schon in sehr großem Maße exploriert wird. Es gibt gewaltige Mengenschätzungen, ferner der Norden Afrikas und Südafrika, dann weite Gebiete in Russland, in Südskandinavien, im Baltikum, in Nordfrankreich, in Norddeutschland, dann in der Türkei, Ebenfalls in Indien gibt es gewaltige Gebiete, die erschlossen sind, in China natürlich, Australien und Indonesien. Ein paar Zahlen: vermutete Schiefergasvorkommen in Kubikkilometer, 2013 geschätzt, da haben wir eine gewaltige Menge, 47.799 Kubikkilometer in Russland, 31.573 Kubikkilometer in China, 22.710 Kubikkilometer in Argentinien, 20.000 Kubikkilometer in Algerien, 16.000 Kubikkilometer in Kanada, 16.000 ebenfalls in den USA, 15.500 Kubikkilometer in Mexiko. Noch ein paar Zahlen zu Deutschland. Lizenzen für Exploration von nicht konventionellen Kohlenwasserstoffen, unter anderem Aufsuchung von Schiefergas, der Stand ist der 31. Dezember 2011. Da gibt es weite Gebiete in Deutschland, wo ganze Flächen schon als Schiefergasreserven zur Ausbeutung lizenziert wurden. Ein paar Bücher zum Thema. Ich empfehle zuerst einmal das Buch von der Heinrich-Böll-Stiftung Ressourcenschwindel Schiefergas. Das kann man im Internet lesen und als PDF herunterladen unter www.böll.de, Böll mit OE geschrieben. Dann geht ihr zu Sites Default Files 2013-10 Schiefergas. Ein Film, Gasland, Dokumentarfilm über Fracking, Regie Joe Fox, USA 2010. Dann gibt es eine Publikation des Umweltbundesamts, Umweltauswirkungen von Fracking bei der Ausbeutung und Gewinnung von Erdgas, insbesondere aus Schiefergaslagerstätten, zu finden unter www.umweltbundesamt.de. Untersucht man sich die entsprechenden Themen. Dann ebenfalls von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe eine Publikation, die heißt Abschätzung des Erdgaspotenzials aus dichtem Tonstein, Schiefergas in Deutschland. Ihr geht zu www.bgr.bund.de, Themen, Energie, Download. Da gibt es ebenfalls PDF-Archive zu diesem Thema zum Downloaden. Der Artikel Erdgasboom mit Nebenwirkungen, Fracking ist extrem teuer und umweltschädlich, stammt von Herrn Henning Mümmler-Grunow, veröffentlicht in Le Monde Diplomatique, Kolleg 1, Postwachstumsgesellschaften, Atlas der Globalisierung, weniger wird mehr. Das ist ein Schiefergasbohrloch. Ein Tankwagen braucht etwa 30 Minuten, um vom Susquehanna River hierher zu kommen. Das Bohrloch liegt auf einem Feld. Es gehört einem Bauern, der auf der anderen Straßenseite wohnt. Als ich zu filmen begann, kam ein Mann zu mir. Er ist der Sicherheitsbeauftragte dieser Förderoperation. Gleich als erstes untersagte er mir zu filmen. Sie dürfen hier keine Aufnahmen machen. You can't have that up here. Nicht einmal der Bauer dürfe hier filmen, auf seinem eigenen Land. Wenn ich vorher nicht informiert werde, dürfen Sie nicht hier sein. Ich beschloss, die Kamera nicht auszuschalten. Mein Tonmann stellte ihm Fragen. Hier wird frakturiert. Erst kommen die Leute von Nomag, die bohren die Löcher. Dann kommen wir und frakturieren. Wir spalten das Gestein mit C4-Sprengstoff. Dann tritt aus den Rissen das Gas aus. Man braucht 1 Million Barrel Wasser. Allein für eine Etappe. Und es gibt 10 davon. 1 Million Barrel. Und dann nochmal 18 LKW-Ladungen Sand. Sehen Sie die Tanklaster da drüben? Ja. Das ist alles Sand. Den braucht man, um die Risse offen zu halten. Und am Ende kommt das ganze Wasser wieder nach oben. Am meisten interessierte mich, was er dann sagte. Etwas, worüber Chevron die Bauern nie informiert hat. In den nächsten 50 Jahren wird das Abwasser nach oben kommen. Wenn sie das Gas einspeisen, kommt es mit dem Gas nach oben. Eines der größten Probleme bei der hydraulischen Frakturierung ist das hochgradig kontaminierte Abwasser. Über einen Zeitraum von 25 bis 50 Jahren. Das stark kontaminierte Abwasser wird also aus dem Boden austreten, die nächsten 25 bis 50 Jahre. Wohin wird dieses Wasser fließen? Die Gasfirmen werden nicht hier bleiben, um es aufzufangen. Ich fragte mich, ob der weiße Staub an seinen Arbeitsschuhen Quarzsand sei. Als der Mann wegging, wurde mir klar, dass ich nur herausfinden konnte, was in diesen Förderanlagen wirklich geschieht, wenn ich jemanden fragte, der selbst dort gearbeitet hat. Es ist Samstag, der 2. Januar im neuen Jahr 2016. Ich heiße Sie noch einmal willkommen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Niemandsland von heute. Von 10 bis 12 Uhr, direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, gibt es 2 Stunden Politik, Geschichte, Sprache, Kultur und Musik. Ebenfalls ordentlich was Aktuelles, Informationen, Hintergründe und oft auch Unterhaltung. Etwas zum Lachen. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerz. Wunderschöner Tag übrigens heute. Immer noch frühlingshaft warm, mitten im Winter, blauer Himmel über der Plaza Real, über der gräflichen Stadt Barcelona. Immer noch weihnachtliche Stimmung, festlich, Feiertagsstimmung. Die Stadt ist voller Touristen. Im Radio hieß es gestern Silvester, die Nacht, gab es eine Hotelausbuchung wie im August während der Hochsaison. Ich war in Deutschland und habe da unter anderem auch mal einen Blick in die letzten Plattenläden geworfen, die es da noch gibt. In Bonn zum Beispiel gibt es noch ein Plattengeschäft. In der Nähe des Bahnhofs, zwischen Busbahnhof, Hauptbahnhof, Mr. Hit oder so ähnlich heißt das, Mr. Music. Netter Laden, tolles Angebot, da gibt es alles, was das Herz begehrt für CD-Fans, aber die jungen Leute, wie wir wissen, kaufen ja fast keine CDs mehr. Ich gehöre noch zu den letzten Mohikanern, die CDs kaufen. Zumindest ab und zu, nicht mehr so viel wie früher, aber ab und zu juckt es mir in den Fingern. Und wenn mein Portemonnaie es erlaubt, dann greife ich auch ordentlich zu. Da habe ich eine CD entdeckt von Käthe, Vagabund. Wer erinnert sich nicht an Käthe? Hier im Niemandsland schon öfters vorgestellt. Katharina Sieland, ich werde das Album gleich einmal ein bisschen näher beleuchten und vorstellen. Thank you. Notes on Snow heißt dieses Stück des Jazz-Trompetisten Till Brönner von seinem wunderschönen Christmas-Album. Kommen wir zu Käthe. Ihr Album, ihr neues Album heißt Vagabund und es hat insgesamt 12 fantastische Lieder. Jedes Lied gefällt mir, ich habe es ganz durchgehört und beginne einmal mit einem Lied, das den Titel Unter Palmen trägt. Passt ja, wir sind ja auch unter Palmen an der Plaza Real in Barcelona. Jedes Herz hat eine undichte Stelle. Das ist Käthe, wie sie leibt und lebt, beziehungsweise wie sie musiziert und singt von ihrem Album Vagabund. Käthe wurde am 21. November 1982 in Straßfurt geboren. Bürgerlich heißt sie Katharina Sieland. Eigenschreibweise Käthe, C-A-Umlaut, E-T-H-E. Sie ist eine deutsche Songschreiberin und Sängerin. Als Katharina Sieland, Tochter eines Schmiedes, 7 Jahre alt war, reiste sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder kurz vor der Wende aus der damaligen DDR nach Aalen in Baden-Württemberg aus. Mit 12 bekam sie ihre erste Gitarre. Die 14-jährige Katharina gab ihr erstes Konzert in einer Kneipe namens Bobby Brown. Sie lernte auf der Berufsschule für Musik in Dinkelsbühl. Bei Nebenjobs wie Krebs verkaufen, Barjobs oder als Weihnachtsmann auf Flohmärkten führte ihr Weg sie über Mannheim nach Hamburg. Junge Aussaat. Dort absolvierte sie an einer Hochschule einen mehrwöchigen Popkurs und zog 2005 ganz in die Hansestadt. 2011 gründete sie eine vierköpfige Begleitband. Ihre selbstgeschriebenen deutschen Texte haben oft einen autobiografischen Bezug. Größere Bekanntheit erlangte sie durch ihren Auftritt bei Inas Nacht am 8. Oktober 2011. 2013 und 2015 war sie erneut bei Inas Nacht zu sehen. Es folgten Auftritte bei Harald Schmidt und im ZDF Morgenmagazin. Am 30. September 2011 erschien ihr erstes Album »Ich muss gar nichts« bei DEAG Music. Das Album erreichte Platz 56 der deutschen Albencharts. Am 24. Mai 2012 erhielt Käthe den Deutschen Autorenpreis der GEMA in der Kategorie Rock. Lass mich dein Strand sein, Cherie. 2013 ist sie Preisträgerin des Fred Jai-Preises für deutschsprachige Liedtexte. Am 11. und 12. September 2013 war sie zu Gast beim MTV Unplugged-Projekt der Scorpions in Athen und sang mit Klaus Meine den Song in Trance. Hat grad von vorn begonnen. Gut, spielen wir einen nächsten Song ganz. Den wunderschönen Song, da habe ich jetzt leider drauf gesprochen, das ist Song 7 des Albums, Junge aus Sand. Den mache ich noch einmal ganz von vorn, der ist so schön, den müssen Sie sich einmal ganz anhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, Käthe von dem Album Vagabund, Junge aus Sand. Meine Sandalen im Sand, zwei an der Zahl, ausgeblichen von der Sonne. Ich baue schon mal das Zelt auf, bunte Tücher wehen im Wind. Ich schreib dir kurz noch, wo ich bin. Du wirst gleich bei mir sein, gleich bei mir sein. Und wir ziehen Magic Stones aus dem Automat vor der Sportboutique auf dem Campingplatz. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Junge aus Sand. Ja, ich fühl, die Ewigkeit hat grad von vorn begonnen, nur für uns zwei. Junge aus Sand. Störche und ich denk, ist das jetzt sowas wie ein Zeichen? Und dann dein sexy Blick, willst du mich finden und behalten? Jeden Tag aufs Neue, mit mir durch Himmel und Hölle. Um 6:30 in der Früh, lass mich dein Strand sein, Cherie. Und wir ziehen Magic Stones aus dem Automat vor der Sportboutique auf dem Campingplatz. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Junge aus Sand. Ja, ich fühl, die Ewigkeit hat grad von vorn begonnen, nur für uns zwei. Junge aus Sand. Mm-hmm. Käthe. 4 Alben hat Käthe mittlerweile produziert. 2011, Ich muss gar nichts. Dieses Album wurde am 30. September 2011 veröffentlicht. 2 Jahre hat es dann gedauert, bis zum 14. Juni 2013, bis das zweite Album erschien, Verschollenes Tier von 2013. Im gleichen Jahr gab es eine Live-CD, Käthe Live, direkt eine 2-Disc-Vinyl-Session, Erstveröffentlichung 29. November 2013. Und jetzt das Album Vagabund. Erstveröffentlichung war am 2. Oktober 2015. Das Album, das ich gerade hier vorstelle im Niemandsland, Frau Käthe. Der Name Käthe ist natürlich schon riskant. Das klingt ein bisschen behäbig nach Tante Käthe. Da stellt man sich Puppen und Kuchen vor, aber weit gefehlt. Diese junge Dame hat es wirklich in sich, eine klasse Stimme und wunderschöne Songs. Eine EP ist auch unter ihrer Diskografie zu finden, Senorita heißt die EP, Erstveröffentlichung am 28. Januar 2011. Hören wir aus dem Album Vagabund von Käthe noch den Titelsong Vagabund, Käthe. Du kannst fluchen wie ein Professor, muss ich das verstehen? Du kannst wahrhaft betteln wie ein Hund. Du willst scharf wie Messers Klinge übers Wasser gehen. Dein geliebtes Chaos bezwingen. Hey, du erinnerst mich an ein Kind, das nicht schlafen will. Deine vielen Füße, die strollen Richtung Flucht. Was für eine wilde, weite Welt, selten hältst du still. Dann auch nur, weil du musst. Du sagst, Baby, ist denn nicht jeder? Versprochenes Land, oh, jede Sehnsucht wie ein versprochenes Land. Du träumst von Zimmern, die nicht jeder betreten darf. Und du prallst gelassen, mir fällt immer was ein. Yeah. Und in all dem netten Gewühl, dein Imperium. Ein leicht nervöses Hemd und jede Sehnsucht wie ein versprochenes Land. Jede Sehnsucht wie ein versprochenes Land. Yeah. Ich bin mal auf die Home-Seite, auf die Homepage von Käthe gegangen und schaue mir da mal ihre Nachrichten und Fotos an. Käthe macht übrigens unter anderem auch Werbung für Hilde. Für Hilde, das ist ein Tributalbum zum 90. Geburtstag von Hildegard Knef. Käthe interpretiert darauf den Song In dieser Stadt. Auf diesem Album sind viele weitere Künstler zu hören, unter anderem auch die Fantastischen Vier, Mark Forster, Selig und viele mehr. Dann kann man Einblick in Käthes künstlerisches Schaffen und Leben nehmen. Die war zum Beispiel bei der obdachlosen Weihnachtsfeier in der Hamburger Fisch-Auktionshalle dabei, Anfang Dezember. Käthe singt bei Knack den Krebs zusammen mit Pohlmann, Graziella Schatzer, Tom Klose und vielen weiteren tollen Künstlern. Das war ebenfalls Anfang Dezember. Angekündigt auch die Vagabund-Tour 2016. Da kann man die Konzerttermine auf der Webseite sich anschauen. Dann hat Käthe leider eine Show in Dresden absagen müssen. Da war sie ein bisschen krank. Käthe Halleluja zu Gast bei Inas Nacht. Das war am 1.11. mal wieder. Durch Ina Müllers Show ist sie natürlich einem bundesweiten Publikum bekannt geworden. Käthe tritt live im ARD MoMA auf. Das war im vergangenen Jahr, im September. Gut, wer also Fan dieser Käthe werden will, wunderschöne Fotos gibt es da. Unter anderem auch Videos, die Videopremiere unter Palmen. Letzten Song zu diesem kleinen Käthe-Porträt möchte ich das Lied Foto im Portemonnaie spielen. Käthe von ihrem Album Vagabund. Und dein Gejammer nimmt sich viel. halt doch einfach mal die Klappe. Land. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Schnell schlecht und der Honig klebt fest und das Mondlicht hängt im Netz der Atomenergie. Kolibris sieht man Joker ziehen, um hochzufliegen, während du der Illusion erliegst. Alle deine Angstzustände werden zwangsverpfändet. Hast du Angst, du könntest ohne sie kollabieren. Wenn dir nichts fehlt, scheint's, als ob du alles hast. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ich lieg wach, YouTube-Videos bring mich durch die Nacht. Jede Erinnerung Erinnerung zerplatzt. Mit jedem Bissen wird man hungriger, unsicher, wer man ist. Weil um dich herum sind alle Wunderkinder ungefiltert. Droht dich der Alltag zu vergiften. Unsere Existenzen sind reine Unterhaltungsmechanismen. Denn ich wird nie erkannt, hier wurde Liebe verbannt. Dafür gibt's sonst alles hier im Niemandsland. Na, vielen Dank. Hier ist das Niemandsland. Hier ist niemand daheim, wie es scheint. Herrscht hier Zufriedenheit, anonym, und du kannst alles haben, inklusive dem Gefühl, alles verpasst zu haben. Hier ist das Niemandsland. Hier ist niemand daheim, wie es scheint. Herrscht hier Zufriedenheit, alles strahlt in blassen Farben, inklusive dem Gefühl, alles verpasst zu haben. Beide, beide eingeschlafen aus Langeweile, während ich Fragezeichen in Facebook schreibe und mit anderen teile. Apropos Teile, heute bin ich noch trauriger als sonst was Gutes, denn daran erkenne ich dann, worauf ich war. Denn so wie immer erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Ich hab nichts zu scheißen, wieso? Mein Bauch ist leer. Wer ist schon gut genug für dein Augenmerk? Wir sind viel zu aufgeklärt, um jemand zu brauchen. Yeah, hier wahnsinnig tolle Stimmung. Paar so Typen mit Partyhütchen faseln was von Gewinnern und betrinken sich und grinsen. Sie labern sich weg und kichern dumm. Partyuniformen, die Jahre kommende Hitlerjungen. Wow, find ich alles scheiße und mich auch. Rauch, Weed, versuch zu fliegen, doch tauch tief. Mein Rausch ist aufgebraucht. Fantasie ist blank. Club 27, say goodbye, Niemandsland. Hier ist das Niemandsland. Hier ist niemand daheim, wie es scheint. Der Stier Zufriedenheit, anonym, und du kannst alles haben, inklusive dem Gefühl, alles verpasst zu haben. Hier ist das Niemandsland. Hier ist niemand daheim, wie es scheint. Herrscht hier Zufriedenheit, alles strahlt in blassen Farben, inklusive dem Gefühl, alles verpasst zu haben. Ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Kontrabanda 91.4 FM. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ich treib umher im Meer meiner Gedanken. Jede Welle willkommen und da vergeht auf der Laufbahn meines Lebens geschieht alles und nichts vergebens. Und mein wohlhellster Gedanke auf Papier liegt versteckt im Schuppen hinterm Klavier, bekäme ich einen Wunsch frei. Dann erlaub ich mir das bisschen, yeah, yeah. Tut gar nicht weh, yeah. Das bisschen, yeah, yeah. Tut gar nicht weh. Uh-huh. Oh yeah. Uh-huh. Uh-huh. Die wohl kostbarste Zeit, sie gastiert. Tag, der kaum passiert und verändert rasch, was war gewesen. Oh, neue Wahrheit hier auf moosigem Grund und die Bäume rascheln um uns. Es ist Samstag, der 2. Januar 2016. Die vermischten Nachrichten, Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einer Jahresvorschau. Was wird das Jahr 2016 uns bringen? Wird Trump US-Präsident? Ein Risiko für den Weltfrieden, dieser Mann. Ein Rassist, ein faschistoider Schwätzer, aber milliardenschwer und das macht ihn so gefährlich. Setzt sich der IS in Libyen fest? Schön kaputtgebombt von der NATO, aufgespalten in kleine, unter sich verfeindete Stämme und Sippen. Ein schwer zu regierendes Land. Und wie geht es weiter in den Krisen, die die EU selber erzeugt hat und in sich trägt? Der Spiegel hat eine Hitliste der kommenden Ereignisse aufgestellt, die im Jahr 2016 von großer Bedeutung sein werden. Da ist erstmal die Frage, Clinton oder gar Trump, wer wird neuer US-Präsident? An zweiter Stelle der islamistische Terror, die weltweite Gefahr. Anschlagsrisiko, wir hören ja jetzt jeden Tag, dass Bahnhöfe gesperrt werden. Wir haben die Bilder die schrecklichen Bilder von der Terrornacht noch in die Netzhaut eingebrannt. Wir werden sie einfach nicht los. In Westeuropa herrscht also immer noch eine erhöhte Terrorwarnstufe. Das wird 2016 höchstwahrscheinlich so bleiben. Der Islamische Staat hat wiederholt zu Anschlägen in Ländern aufgerufen, die sich am Kampf gegen den IS beteiligen, darunter auch Deutschland. Im Sommer 2015 veröffentlichte die Gruppe ein deutschsprachiges Propagandavideo, in dem der Österreicher Mohammed Mahmoud zu Attacken in Deutschland aufruft. Diesen Appell könnten radikalisierte Einzeltäter oder Kleinstgruppen folgen. Die zweite Gefahr, Anschläge, die der IS selbst plant, wie bei den Anschlägen von Paris, könnten nach Europa zurückgekehrte IS-Anhänger mit einfachen Mitteln Attacken durchführen, die nur schwer zu verhindern sind. An dritter Stelle haben wir 6 Jahre Krieg in Syrien. Gibt es überhaupt neue Hoffnung? Spektakuläre Fotos kann man sehen von diesem Krieg. Wer hat sie nicht gesehen? Zerbombte Häuser, zerrissene Körper, verstümmelte Menschen, schreiende Kinder. Syrien geht 2016 ins 6. Bürgerkriegsjahr. Die Landkarte gleicht inzwischen einem Flickenteppich. Das Zentrum des Landes und die Küstenregion werden vom Assad-Regime kontrolliert, der Norden von kurdischen Einheiten, der Osten von der Terrororganisation Islamistischer Staat, IS, Daesh genannt. Dazwischen liegen kleine Gebiete, die von lokalen Milizen beherrscht werden. Daran hat auch die russische Militärintervention auf Seiten Assads bislang wenig geändert. Der Westen setzt für 2016 Hoffnungen in den sogenannten Wiener Prozess. In der österreichischen Hauptstadt einigten sich unter anderem die EU, USA, Saudi-Arabien und Iran im Grundsatz für einen Übergangsprozess für Syrien. Nächstes brennendes Thema an vierter Stelle, da haben wir Türkei und Flüchtlinge. Milliarden Euro von der EU bekommt der Halbdiktator, der sogenannte demokratistische Diktator Erdogan, in den Rachen geworfen. Die Ursachen der Flüchtlingskrise, vor allem die Konflikte in Syrien, im Irak und in Afghanistan, werden vermutlich nicht schnell behoben. Diese Fragen bleiben. Die NATO hat es angerichtet, die USA haben es inszeniert und die Menschen, die Zivilisten vor allen Dingen, müssen es ausbaden. Folgende Fragen bleiben. Wird die Türkei, wie versprochen, Flüchtlinge von der Überfahrt nach Griechenland abhalten? Wird das Land selbst und unter besseren Bedingungen noch mehr Hilfesuchende aufnehmen? Wird das Land überhaupt weiter in Richtung islamistische Diktatur driften oder einen Demokratisierungsprozess zumindest in Ansätzen durchmachen? Schauen wir einmal auf die Herkunftsländer der Flüchtlinge in Deutschland. Das ist das nächste große Thema. Syrien 55.587 Asylanträge, Albanien 38.000 Asylanträge, Kosovo 33.824 Asylanträge, Serbien 20.864 Asylanträge, Afghanistan 13.000 Asylanträge, Irak 13.000 ebenfalls Asylanträge und viele, viele, viele andere Länder mehr. In keinem anderen Land der Welt leben bereits so viele Flüchtlinge wie in der Türkei. Rund 3 Milliarden Euro hat Ankara von der EU gefordert, um sie für Flüchtlinge auszugeben. Die EU möchte, dass die Türkei ihre Grenzen besser schützt und die Flüchtlinge zurückhält. Dafür hat sie Ankara unter anderem türkischen Staatsbürgern die Visumsfreiheit für den Schengen-Raum in Aussicht gestellt. Hinzu kommen die Wiederaufnahme der EU-Beitrittsgespräche und eben mehr Finanzhilfen. Thema Nummer 5 in unserer Liste für das kommende Jahr. Für das kommende Jahr meine ich jetzt, für das Jahr, in das wir gerade hineingerutscht sind. Da ist an fünfter Stelle das Thema Antieuropäer. Das sind nämlich Briten, Ungarn und Slowaken, die proben den Aufstand gegen Europa. Allen voran der Londoner City-Börsenagent Cameron, James Cameron. Elite-Schüler und Finanzspekulateur mit seinen Freunden, die wollen eben mehr Freiheit für die Finanzspekulationsmärkte und ihr sogenanntes Großbritannien. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, doch die Debatte über den Brexit, also den britischen Austritt, wird 2016 in Großbritannien bestimmen. Premierminister David Cameron hat eine sogenannte Volksabstimmung über den Austritt Großbritanniens aus der EU zugesagt. Das Referendum soll spätestens bis Ende 2017 abgehalten werden. Spekuliert wird aber über einen Termin bereits im Juni 2016. Wie die Briten entscheiden werden, ist ungewiss. Cameron will noch vor der Abstimmung die EU reformieren, um die Bürger von einem Verbleib in der Union zu überzeugen. Mit diesen Forderungen will er punkten. Großbritannien und andere Nicht-Euro-Länder sollen vollständigen Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten bzw. behalten. Die Wettbewerbsfähigkeit der EU soll gestärkt werden und das Ziel der immer engeren Union explizit nicht für Großbritannien gelten. Das heißt, Klartext, sie wollen die Vorteile der EU, aber keine Nachteile. Nächstes großes Thema, Richtung EU, Richtung ungewiss. Da gibt es zwei Kandidaten, die absolut ungewiss sind, Serbien und Moldau, beziehungsweise die Moldau-Republik. Die ist nämlich ein Krisenstaat an der EU-Außengrenze. Es ist so wie eine kleine Ukraine. Die Moldau-Republik soll und will zum großen Teil bei Russland bleiben, aber als Zankapfel sind die EU-Konzerne auch scharf auf diesen kleinen, aber doch schlagkräftigen Markt. Die Republik Moldau sollte einst das Vorzeigeland der östlichen Partnerschaft werden, ein ehrgeiziges EU-Projekt zur Annäherung mehrerer Ex-Sowjetrepubliken an die Union. Inzwischen ist die Republik Moldau an der rumänischen EU-Außengrenze gelegen, ein Staat am Abgrund, schreibt der Spiegel zum Beispiel. Ende 2014 kam heraus, dass aus moldauischen Banken mehr als 1 Milliarde Euro verschwunden sind. Geht ja noch, hier ist viel mehr verschwunden. Aus katalanischen Rathäusern ist viel mehr verschwunden als aus den moldauischen Banken. Behörden ermitteln und ermittelten kaum. Wirtschaftlich steht das Land seitdem vor dem Bankrott. Allein 2015 gab es 3 Regierungskoalitionen und 5 Ministerpräsidenten. Derzeit kontrolliert ein schwerreicher Oligarch und mit ihm verbündelte Geschäftsleute den moldauischen Staat. Die EU sieht die Entwicklung mit großer Sorge, zumal im Osten der Republik, genannt Transnistrien, seit 25 Jahren pro-russische Separatisten herrschen. Ja, ein Riesentuhuwabu hat man da erzeugt, als die Sowjetunion zusammenbrach und die neuen Herren weiter nach Osten drängten. Da haben sich einige Gebiete als Zankapfel erwiesen, unter anderem auch eben Moldau-Republik. Serbien, vor 1,5 Jahrzehnten im Kosovo-Krieg noch von der NATO kaputt bombardiert, hat es geschafft, heißt es hier. Mitte Dezember konnte das Land erstmals konkrete EU-Beitrittsverhandlungen beginnen. In Brüssel wurden die ersten beiden Verhandlungskapitel eröffnet. Anfang 2016 sollen 2 weitere Kapitel folgen. Thema Nummer 7 auf der Liste der kommenden Themen, die das Jahr 2016 beherrschen werden. Deutschlands Nachbarn, Frankreich im Dauerwahlkampf, Polen im Umbau. Diese beiden wichtigen Nachbarländer Deutschlands haben entscheidende Prozesse vor sich. Die Fronten in Polen sind verhärteter denn je, schreibt der Spiegel dazu. Nationalkonservative und Liberale stehen sich seit dem Regierungswechsel im November unversöhnlich gegenüber. Nein zur Diktatur und wir verteidigen die Demokratie, riefen Zehntausende Mitte Dezember in mehr als 20 polnischen Städten. Sie forderten die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, kurz PIS, zum Kurswechsel auf. Denn die Regierung von Premierministerin Beata Szydlo baut das Land radikal um. Die PIS entmachtete das Verfassungsgericht. Sie verabschiedete mit ihrer absoluten Parlamentsmehrheit eine Neuordnung des Organs. Die Richter sollen ihre Entscheidungen künftig nur noch mit 2/3 Mehrheit treffen können, statt wie bisher mit einfacher Mehrheit. Und da 2/3 der Richterstimmen in den meisten Fällen als nicht erreichbar gelten, fiele das Gericht nach Meinung der Kritiker als Kontrollinstanz der Regierung weitgehend aus. Auch Spitzenposten in Verwaltung und Staatsunternehmen wurden mit PIS-Vertrauensleuten besetzt, ebenso wie die Leitungen der Geheimpolizei, Polizei und Antikorruptionsbehörde. Den staatlichen Rundfunk will die Regierungspartei ebenfalls unter ihre Kontrolle bringen. Also, das sieht ein bisschen so aus wie hier in Spanien und in vielen anderen Ländern, die eine demokratische, autoritäre Halbdiktatur errichtet haben, wenn rechtsgerichtete Parteien die absolute Mehrheit im Parlament haben. PIS-Chef Jaroslaw Kaczynski nannte seine Vorgehensweise nationale Revolution. Seine Gegner beschimpfte er als Vaterlandsverräter. Wie gehabt, die Sprache der Neofaschisten. Er ist der Stratege des Umbaus. Seine Getreuen Südlow und Präsident Andrzej Duda haben ihn umzusetzen. Für Kritiker sind beide kaum mehr als Kaczynskis Marionetten. Werfen wir einen Blick nach Frankreich. Was kommt? 2016. Frankreichs stärkste Oppositionspartei, Les Républicains, plant ein Mega-Ereignis bei den Vorwahlen. Am 20. bis 27. November sind erstmals Basis- und Sympathisanten der Konservativen aufgerufen, bundesweit über den Spitzenkandidaten für die Präsidentenwahl 2017 abzustimmen. Wenn ich sage 20. bis 27. November, meine ich natürlich das Jahr, in dem wir uns befinden, 2016. Die sogenannten Primaires sollen für Transparenz und Geschlossenheit sorgen. Nach den Querelen um die Niederlage von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy 2012 ist das bitter nötig. Der Dauerdisput dürfte bis zur Abstimmung im November für negative Schlagzeilen sorgen. Womöglich bleibt am Ende der Präsidentenwahl nur die Konkurrenz übrig. Der amtierende Staatschef und Sozialist François Hollande und FN-Chefin Marine Le Pen. Weitere Ereignisse unserer Nachbarn. Richtungswahlen wird es geben in Italien, in Österreich, in Mazedonien, in Montenegro und in Rumänien. Zwischen dem 15. April und dem 15. Juni werden 1315 Kommunen Italiens neue Bürgermeister und Stadtparlamente wählen. Dazu gehören viele Großstädte wie Rom, Mailand, Bologna, Neapel und Turin. Die Urnengänge gelten als wichtige Testwahlen. Wie bewerten Italiens Bürger die Politik von Regierungschef Matteo Renzi? Auch eine Frage, die gestellt wird, wie stark ist die Fünf-Sterne-Bewegung des Ex-Komikers Beppe Grillo wirklich? In Umfragen liegt die internetbasierte Gegen-Alles-Truppe inzwischen fast gleich auf mit Renzis Partei, in manchen Städten, etwa in Rom, sogar vorn. Gelingt es der zersplitterten Rechten, sich zumindest punktuell zusammenzufinden und einen gemeinsamen Kandidaten zu unterstützen? Und wie erfolgreich sind deren Anti-Europa- und Anti-Migrationskampagnen? Mazedonien, da gibt es Parlamentswahlen. Mazedonien ist ein Krisenstaat, einmal als Musterland gepriesen im postjugoslawischen Raum, aber an den Sezessionskriegen nahm dieses Land nicht teil. Probleme mit der großen albanischen Minderheit wurden friedlich gelöst. Schon früh hätte Mazedonien Beitrittsverhandlungen mit der EU aufnehmen können, doch die blockiert seit Jahren Griechenland wegen eines Streits um den Staatsnamen. Montenegro, Sieg für Milo den Ewigen. Das ist eben auch ein Problem dieser Mikrostaaten, die da durch die Zerschlagung Jugoslawiens sich gebildet haben. Es sind kleine Fürstentümer, die normalerweise von kleinen autoritären Tyrannen regiert werden. Montenegros Regierungschef Milo Djukanovic ist einer der dienstältesten Herrscher Europas. Seit einem Vierteljahrhundert amtiert er in dem 600.000 Einwohnerland, mal als Minister, mal als Staatspräsident. Die einen lieben Milo, andere sagen ihm nach, er arbeite mit Mafia-Methoden. In Rumänien sieht es auch nicht toll aus. In Rumänien, dem zweitgrößten osteuropäischen EU-Staat, wünschen sich die Menschen seit langem von ihrer politischen Elite mehr Verantwortung, beziehungsweise wünschen diese Elite auch zum Teufel. Deshalb wählten sie Ende 2014 Klaus Iohannis, den deutschstämmigen Bürgermeister im siebenbürgischen Hermannstadt Sibiu, zum Staatspräsidenten. Er hatte Korruption und Misswirtschaft in seiner Heimatstadt erfolgreich bekämpft. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Machen wir schnell mit den nächsten Themen. Griechenland, harte Einschnitte im Krisenland werden angedroht von den sogenannten Finanzmärkten und ihren Agenten in Brüssel und in den Regierungen der großen westlichen Länder. Obwohl die Gefahr einer griechischen Staatspleite vorerst abgewendet ist, wird es gleich zu Beginn des neuen Jahres wieder spannend. Im Januar muss Premierminister Alexis Tsipras neue Rentenkürzungen, höhere Steuern für Bauern und umstrittene Regeln für verschuldete Hausbesitzer durchsetzen. Die Schritte sind eine Voraussetzung für Auszahlungen aus dem sogenannten neuen Hilfspaket, das im Sommer nach dramatischen Verhandlungen beschlossen wurde. Die Mehrheit des Premiers besteht nur noch aus 3 Abgeordneten, weil die Zustimmung zum neuen Hilfspaket sein Linksbündnis Syriza gespalten hat. Thema Ostukraine. Separatisten lassen in Luhansk und Donetsk abstimmen. Im Frühjahr 2016 entscheidet sich, ob aus diesem Waffenstillstand ein belastbarer Friede werden kann. In den prorussischen selbsterklärten Volksrepubliken von Luhansk und Donetsk stehen Kommunalwahlen an. 2014 hatten die Separatisten schon einmal in der Ostukraine abstimmen lassen. Die Ukraine und der Westen erkannten den Urnengang nicht an. Thema Russland. Duma-Wahlen in Zeiten der Wirtschaftskrise sind für 2016 angesagt. Absolute Mehrheit für Putin-Partei? Fragezeichen. Der Kreml hat die Abstimmung zur Staatsduma um 3 Monate auf den 18. September verschoben. Zur Wahl stehen 450 Abgeordnete des Unterhauses des russischen Parlaments. Wladimir Putins Einiges Russland, genannt auch Partei der Macht, hat sich zum Ziel gesetzt, die absolute Mehrheit zu erringen. Ebenfalls abstimmen wird der Iran. Es wird eine Quittung für Rouhani geben, so urteilen internationale Kommentaristen und Kenner der Verhältnisse im Iran. Nach dem Atomdeal sollen 2016 die ersten Sanktionen fallen. Iran erhofft sich wirtschaftlichen Aufschwung durch neue Investitionen und einen Tourismusboom. Bisher hat sich an der finanziell schwierigen Lage vieler Iraner nichts geändert. Die Konservativen machen daher Stimmung gegen Präsident Hassan Rouhani und die mit ihm verbündelten Moderaten. In Asien gibt es den sogenannten Inselstreit und wichtige Wahlen. Asien G7, die Lage im südchinesischen Meer wird auch 2016 angespannt bleiben. Schließlich baut China seine militärische Präsenz in der umstrittenen Region weiter aus. Die Volksrepublik beansprucht weite Teile der Gewässer für sich, auch Gebiete vor den Küsten von Nachbarländern. 2014 hat China begonnen, wie man oft gehört hat, mehrere Atolle und Riffe der Spratly-Gruppe zu künstlichen Inseln aufzuschütten. Auf einer dieser künstlichen Inseln befindet sich eine Landebahn. Es gibt Befürchtungen, dass China in dem Gebiet Militärstützpunkte errichten will. Pfui Teufel, die Chinesen. Den Amerikanern würde sowas nie einfallen. Der Freie Westen würde so etwas natürlich nie machen. Abstimmung in Australien wird es ebenfalls geben, wie Premier Turnbull die Wirtschaftsflaute in den Griff kriegen will. Thema Afrika, Krisen, Wahlen, Diktatoren, Mali, deutsche Drohnenpiloten gegen den sogenannten Terror. 2012 probten Islamisten in der Wüstenregion im Norden den Aufstand und wurden erst im darauffolgenden Jahr von einer französischen Militärtruppe gestoppt. Inzwischen sichern UNO-Friedenstruppen mit 10.000 Mann den fragilen Frieden. Die Mission gilt als gefährlichster UNO-Einsatz weltweit. Mehr als 40 Blauhelme starben in Mali bereits durch islamistische Anschläge. Südamerika, Staatschef unter Druck und ein bisschen Frieden. Präsidentschaftswahl in Venezuela. Maduro droht die Abberufung. Referendo revocatorio, Abberufungsreferendum. Das ist der Begriff, den Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro seit den Wahlen am 6. Dezember am meisten fürchtet, denn ein solches Verfahren droht ihm im April von der Rechten, von der US-hörigen Rechten und den alten Eliten, die durch Hugo Chavez gestoppt worden waren. Die Verfassung Venezuelas, von Maduros Vorgänger Hugo Chavez ersonnen, sieht vor, dass alle öffentlichen Mandatsträger zur Hälfte ihrer Amtszeit per Volksbefragung gekippt werden können. Das gilt auch für den Präsidenten. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit hat die Opposition bei der Wahl Anfang Dezember erreicht. Das breite Bündnis rechter und sozialdemokratischer Parteien sicherte sich 113 der 167 Sitze in der Nationalversammlung und kann so eine Vielzahl von Vorhaben in Gang bringen oder eben auch die Macht des Präsidenten beschränken. Die Abberufung des Staatschefs ist dabei die stärkste Waffe. Morgen, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Verstärkte Polizeipräsenz in München. Nach Angaben der Behörden besteht aber keine konkrete Terrorgefahr mehr. Derzeit werde Hinweisen auf Verdächtige aus Syrien und dem Irak nachgegangen. Bundesinnenminister de Maizière sagte in der Bild-Zeitung, er mache sich für eine stärkere Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten stark. Tote bei Überfall auf indische Militärbasis. Nach Armeeangaben wurden mindestens 4 Angreifer und 2 Angehörige der indischen Luftwaffe getötet. Der Vorfall ereignete sich nahe der indisch-pakistanischen Grenze. Laut Militär wollten vermutlich Extremisten aus dem Nachbarland indische Kampfflugzeuge und Hubschrauber zerstören. Kritik an neuer polnischer Regierung. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es sei höchst problematisch, die Rechte des Verfassungsgerichts einzuschränken oder in die Unabhängigkeit der Medien einzugreifen. Die europäischen Institutionen würden das genau beobachten. Dänemark erwägt Passkontrollen an der Grenze zu Deutschland. Damit reagiert das Land auf die Einführung von Grenzkontrollen an der dänisch-schwedischen Grenze, die der nördliche Nachbar am Montag starten will. Schweden will dadurch die Einreise von Flüchtlingen besser kontrollieren. Hochwasser in Teilen der USA hält an. So wie hier in Arnold im Bundesstaat Missouri wird es einigen Bewohnern ermöglicht, private Gegenstände aus ihren Häusern zu holen. Im südlichen Missouri und im Bundesstaat Arkansas wird heute der Scheitelpunkt der Flut erwartet. Das Wetter heute vom Westen und Südwesten bis in die Mitte meist dichte Wolken mit Regen, in der Mitte auch Schnee oder gefrierender Regen, sonst oft trocken. Höchstwerte -4 bis +8 Grad. Ja, das waren die Tagesthemen in 100 Sekunden von der ARD übernommen. Vielen Dank. Schauen wir auf die Presse von heute im Internet. Gucken wir erstmal auf die Homepage der Jungen Welt. Direkt in den Krieg. Afrika, Zentralasien, Mittelmeer. Die deutsche Bundeswehr sieht die Welt wieder als ihr Feld an. In den jüngsten deutschen Krieg griffen Soldaten der Bundeswehr erstmals in der Nacht vom 15. zum 16. Dezember ein. Ein Airbus A310 der Luftwaffe habe Kampfbomber der Internationalen Allianz gegen den Islamischen Staat IS betankt, als sie Angriffe auf die Gruppierung flogen, berichtete das Bundesverteidigungsministerium stolz. Während der Airbus seinen ersten Einsatz absolvierte, sollten darüber hinaus schon 2 oder 6 Tornados, die im Verlauf des Januar im syrisch-irakischen Kriegsgebiet Aufklärung betreiben und Zieldaten für die Kampfflieger liefern sollen, auf der NATO-Basis im türkischen İncirlik für erste Orientierungsflüge bereitgestellt sein. Zum dritten Mal nach Jugoslawien 1999 sowie Afghanistan bis 2014 starten deutsche Militärs um die Jahreswende 2015-16 nicht nur in einen neuen Einsatz, sondern direkt in einen neuen Krieg. Das vermeldet die Junge Welt auf ihrer Homepage heute. Antifaschisten machen mobil, eine weitere Meldung, in Magdeburg und Dresden gegen Revisionisten und Krieg auf die Straße. Sowohl in Magdeburg als auch in Dresden bereiten sich Neonazi-Gegner auf mögliche Aufmärsche rechter Gruppen, Parteien und Organisationen vor, die erneut versuchen wollen, aus der Bombardierung der sachsen-anhaltischen und der sächsischen Landeshauptstadt während des Zweiten Weltkriegs politisches Kapital zu schlagen. In beiden Städten hatten in den vergangenen Jahren mehrere tausend Menschen gegen Neofaschisten demonstriert, die im Rahmen sogenannter Trauermärsche versucht hatten, die Angriffe der Anti-Hitler-Koalition zu einem gegen die deutsche Zivilbevölkerung gerichteten Bombenholocaust umzulügen. Während die Neonazis am 13. Februar in Dresden unter dem Motto »Aus der Trauer zur Kraft« aufmarschieren wollen, ist für den 71. Jahrestag der Bombardierung Magdeburgs am 16. Januar noch unklar, ob und wo genau die Rechten aufmarschieren wollen. Trotzdem hat das Bündnis Magdeburg Nazifrei bereits seine Mobilisierungskampagne gestartet, die diesmal unter dem Motto »Braune Sümpfe trockenlegen« steht. Schon seit 1998 gibt es anlässlich des Jahrestages der Bombardierung Magdeburgs derartige Aufzüge. Zudem macht das rassistische Netzwerk Magdeburg gegen die Islamisierung des Abendlandes, Magida, seit Januar 2015 regelmäßig auf der Straße gegen Flüchtlinge Stimmung, womit die organisatorisch marginalisierte faschistische Szene in Magdeburg wieder einen Aufhänger gefunden hat, sich neu zu organisieren, wie örtliche Antifaschisten berichten. Dann das Thema Terroralarm, auch ganz groß auf der Homepage der Jungen Welt. Nach der Anschlagswarnung für München aus der Neujahrsnacht hat die Polizei keine konkreten Erkenntnisse über mögliche Attentate. Die Hinweise darauf hätten sich nicht konkretisiert, sagte Polizeipräsident Hubertus André am Freitag. Demnach sollten 5 bis 7 Iraker und Syrer Attentate im Hauptbahnhof oder im Bahnhof im Stadtteil Pasing geplant haben. Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU erklärte am Freitag in Berlin, in Deutschland bestehe weiterhin eine hohe Gefährdung durch den internationalen Terrorismus. Gucken wir mal, was der Spiegel auf seiner Homepage sagt. Thema Deutschland, natürlich ganz groß die Sicherheitsdebatte. Hermann will an Bayerns Grenzen weiter kontrollieren. Ich kann keinen Zeitpunkt nennen. Joachim Herrmann sieht kein Ende für die Kontrollen an deutschen Grenzen. Staaten, die ihre Grenzen nicht schützen, würde Bayerns Innenminister am liebsten aus dem Schengen-Raum ausschließen. Die Polizei verstärkt ihre Präsenz in München. Nach der Terrorwarnung in München sucht die Polizei nach Verdächtigen aus dem Irak und Syrien. Doch es liegen bisher kaum konkrete Erkenntnisse über die mutmaßlichen Terroristen vor. Nun gehen die Sicherheitskräfte Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Das klingt nicht sehr gut. Terrorwarnung in München, die Unsicherheit ist da und sie bleibt. Der Terroralarm machte Silvester in München zu einer Nacht der Verunsicherung. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse sind dünn, deuten aber auf den IS hin. Erste Hinweise auf Anschlagspläne gab es wohl schon vor Weihnachten. Koalitionsexperten wollen Bundeswehr von Flüchtlingshilfe ausnehmen. Da wird vor Überlastung gewarnt. Tausende Soldaten helfen in der Flüchtlingskrise, etwa mit Transporten und Sanitätsdiensten. Jetzt schlagen Fachleute aus Union und SPD Alarm. Im Spiegel warnen sie, die Bundeswehr werde anderswo dringender gebraucht. Ja, wo denn? Dann gibt es einen Kommentar zur Krise der Parteiendemokratie. Alle Macht geht vom Volke aus. Die Flüchtlingskrise befeuert die politische Debatte in Deutschland, urteilt der Spiegel. Ein Zeichen, dass unsere Demokratie funktioniert? Fragezeichen. Nicht wirklich. Die Wahlbeteiligung sinkt, die Parteien schrumpfen und vergreisen. Ich werfe mal einen Blick auf die Taz, mal gucken, was die bringen. Kommentar, Perspektiven der Eurozone, Front gegen Merkel. Ökonomisch scheint die Eurozone stabilisiert. Politisch ist sie labil wie nie zuvor. Die Südallianz gegen Deutschland könnte sich 2016 ausweiten, schreibt die Taz. Verurteilung gegen sogenannten Terrorismus. Saudi-Arabien richtet 47 Menschen hin. Wegen Terrorismus und Anstiftung zu Gewalt wurden in Saudi-Arabien 47 Verurteilte hingerichtet. Darunter ein prominenter Aktivist der schiitischen Minderheit. Saudi-Arabien, großer Freund des freien Westens, Finanziermaschine des Islamischen Staats. Kommentar, Terrorüberwachung in München, den Bahnhof sperren und weiter feiern. Die Bilder von Antiterroreinheiten liefern der CSU Stoff. Müssen wir die Grenze für Menschen mit ungeklärter Identität schließen? Nein, sagt Herr Tobias Schulte. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Philosophisch ins neue Jahr, ausgerechnet Arthur Schopenhauer als Lebensberater für das lauernde Jahr. Seine Einsichten machen uns nicht glücklich, aber gelassener. Jedes Jahr beginnt mit dem gleichen öden Schauspiel. Es ist der Januar, der uns da droht, ein unangenehm langgezogener Monat, den man, auch weil er jede Menge Abbuchungen bringt, mit schlechter Laune angeht, sodass fast alle Prognosen, zu denen man sich aufrafft, ungünstig ausfallen. Selbst versierte Optimisten sind Anfang Januar nicht in Topform, können es auch gar nicht sein, weil das Jahr, das vor ihnen liegt, etwas Lauerndes hat. Gegen den Jahresanfangsblues muss man angehen, schon aus Selbstschutz. Dabei kann ausgerechnet ein Philosoph helfen, der als einer der Gründerväter des Pessimismus gilt, Arthur Schopenhauer, von dem sich viel sagen lässt. Nur nicht, dass er philosophischen Frohsinn verbreitet hätte. Schopenhauer von finanziellen Sorgen unbehelligt, weshalb er auch soziale Fragen souverän zu ignorieren wusste, ist ein Mann für alle Fälle. Er könnte als Erfinder eine Altersweisheit durchgehen, für die man nicht alt sein muss, wohl aber skeptisch, was inzwischen ja mehrheitsfähig geworden ist. Die Einsichten des Dr. Schopenhauer machen nicht glücklicher, lassen uns jedoch gelassener werden. Zudem kann man sich seiner Philosophie bedienen, ohne ihre Grundannahmen teilen zu müssen. Unter den Philosophen war Schopenhauer der entschiedenste Gegenwartsfreund. Sein Loblied auf die Gegenwart ist einer Erkenntnis geschuldet, die sich unmittelbarer Wirklichkeitserfahrung verdankt. Was gewesen ist, das ist nicht mehr. Ist ebenso wenig wie das, was nie gewesen ist. Aber alles, was ist, ist im nächsten Augenblick schon gewesen. Daher hat vor der bedeutendsten Vergangenheit die unbedeutendste Gegenwart die Wirklichkeit voraus, wodurch sie zu jener sich verhält wie etwas zu nichts. Ja, das war Schopenhauer. Die Soul- und Jazzsängerin, Tochter von Nat King Cole, Natalia Cole, ist tot. Für ihre Fans und ihre Familie bleibt sie unforgettable, unvergesslich. Die US-Soul-Sängerin Natalie Cole ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Die Tochter der Jazzlegende Nat King Cole, mit dem sie 1991 das berühmte Unforgettable im virtuellen Duett sang, starb am Silvestertag in einem Krankenhaus von Los Angeles, wie ihre Familie am Freitag bestätigte. Wir trauern um Natalie Cole. Thank you.

ist die Waffe, der ich mich gerne gebe. Das Gefängnis, in dem ich sterben will. Ja, du bist die Liebe, die alle Sterne bewegt. Du bist die Zeit, die viel zu schnell vergeht. Das Verhängnis, vor dem ich kapituliere. Winter im Niemandsland. Die letzten 10 Minuten im heutigen Niemandsland wollen wir mit Kino füllen. Kino-Wochenende in Barcelona und weltweit. Leute, geht in die Kinos, genießt den wahnsinnigen Kino-Sound. Natürlich auch schön, im Kino auf der großen Leinwand die Bilder auf sich einwirken zu lassen und von allen Seiten natürlich rundum beschallt zu werden von dem Leinwand-Sound. Ich möchte einen Film empfehlen, der ist so ungewöhnlich, der hat mir so gut gefallen, dass ich nicht anders umhin kann, ihn allen meinen Niemandsland-Hörerinnen und Hörern ans Herz zu legen. Der Film heißt Wie im Himmel, ein schwedischer Film, Originaltitel Sa Söm i Himmelen, auf Schwedisch, ich weiß nicht, ob ich das gut ausgesprochen habe. Das ist ein schwedisch-dänisches Musikfilmdrama aus dem Jahr 2004 vom Regisseur Kai Pollak mit Mikael Nyqvist in der Hauptrolle. Wie im Himmel, Schauspiel mit Musik, ist eine entsprechende Adaptation für das Theater von Kai Pollak. Daniel Darius ist ein international erfolgreicher Dirigent aus Schweden. Kurze Rückblenden zeigen zunächst prägende Stationen des Heranwachsenden. Der Junge wächst ohne Vater in Ljusaka auf, einem Dorf in Nordschweden. Während seiner Schulzeit wird Daniel von seinen Mitschülern gehänselt und verprügelt. Später kommt sein außergewöhnliches musikalisches Talent als Geigenvirtuose zum Vorschein. Im Alter von 8 Jahren zieht er mit seiner Mutter in die Stadt, wo ihn der Musikagent Mircea unter die Fittiche nimmt. Als Jugendlicher muss er mit ansehen, wie seine Mutter infolge eines Autounfalls stirbt, als er gerade im Begriff ist, an einem internationalen Jugendmusikwettbewerb teilzunehmen. Schließlich als Mit-40er wird Daniel Dareus ein gefeierter Stardirigent. Während des Konzerts einer Symphonie erleidet Dareus einen Herzinfarkt. Er legt deshalb seine Arbeit nieder. Dareus zieht zurück nach Lusaker, den Ort seiner Kindheit, wo er die ehemalige Dorfschule kauft und dort einzieht. Da Daniel Dareus nur sein Künstlername ist, erkennt ihn in dem Dorf zunächst niemand wieder. Daniel träumt von einer Musik, die Herzen der Menschen öffnet und verbindet. Er lernt die junge Verkäuferin Lena kennen, die im örtlichen Kirchenchor singt. Der Sportladenbesitzer des Dorfes, ein gewisser Arne, will ihn als Leiter für diesen Chor gewinnen. Daniel besucht zunächst widerwillig eine Chorprobe, entscheidet sich dann jedoch, die vakante Stelle des Kantors zu übernehmen, den Chormitgliedern Gesangsunterricht zu erteilen und sie für die Musik zu begeistern. Der anfangs doch recht schlechte kleine Chor wächst und gedeiht. Auch der geistig behinderte Tore darf mitmachen, da er für eine ursprüngliche Herangehensweise an das Singen fähig ist. Daniel erhält von den Chormitgliedern großen Zuspruch, auch da er eigenwillige Unterrichtsmethoden einführt, die den Chormitgliedern helfen, sich zu öffnen und den Zugang zur Musik zu finden. Ich empfehle diesen Film wirklich sehr, sehr, sehr. Es ist ein wunderschöner Film. Ein Film, der wirklich, wie man sagen könnte, die Herzen öffnet. Der Film ist von 2004, deutscher Originaltitel Wie im Himmel. Die Originalsprache ist Schwedisch, er dauert 133 Minuten, es gibt auch eine DVD. Das Drehbuch und die Regie sind von Kai Pollack, die Produktion ist von Anders Birkeland. Wunderschöne Musik von Stefan Nilsson und die Besetzung ist ebenfalls hervorragend. Eine wundervolle Frida Hallgren als Lena, Helen Sjöholm als Gabriela und Mikael Nyqvist als Daniel Dareus. Som livet är mitt Jag har fått en stund här på jorden Och min längtan har fört mig hit Det jag saknat och det jag fått Det är ändå vägen jag var Min förtröstan långt bortom orden Som har visat en liten bit Av den himmel jag aldrig nått Jag vill känna att jag lever All den tid jag har Ska jag leva som jag vill Att jag lever Veta att jag räcker till Jag har Bara låtit det sova Kanske hade jag inget val Bara vill gärna finnas kvar Jag vill leva lycklig För att jag är jag Kunna vara stark och fri Natten går mot dag Jag är här Och mitt liv är bara mitt Och den himmel jag trodde fanns Ska jag hitta där någonstans Ich möchte mich verabschieden, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war's für heute im Niemandsland. Ich wünsche Ihnen noch einmal zum Schluss alles Gute und viel Spaß, Freude, Gesundheit, Glück und Rebellionen gegen die Ungerechtigkeit und die Gemeinheiten dieser Welt im neuen Jahr 2016. Wir melden uns nächste Woche live wieder hier bei Kontrabande FM 91.4. Mit einem neuen Niemandsland und ab Montag, Dienstag etwa im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org zu finden. Tschüss, Agur. Werden Sie glücklich. FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión. 25 años.